Town's finest. Yeah! Hip hop and R&B. DJ Kennedy, Fast Five and Run. Blazing hip hop and R&B, y'all. Let's go! Go! Uptown's finest. Yeah, yo. It took MPs and Jay-Z to get the city poppin' now. Raw bass, Snoop Dogg to get it rockin' now. Big money, talking Mayweather, Pacquiao. Gucci sucked up, cause he can't hide toppin' now. Now what you boys got a death wish? I be the motherfucker uglier than Precious. Real nigga, you can find me with an exes. Whippin' in the kitchen, both hands, I'm a dextrous. Recession got the hood, pushin' more than time clocks. So I dropped 100 on the streets, I don't buy stocks. Told a little motherfucker, get his shine box. Good fellas, living on my block. If a nigga got a problem, I solve him. Shot a couple keys, yes, nigga, we'll rob him. Got the 9 milli in my pants, catch you niggas wanna dance. Leave a motherfucker shaking like Harlem. Came in this bitch tonight to murder things. And we gon' leave this bitch tonight a murder scene. In black from head to toe, we murder clean. Yeah, you know the name of the clique, the murder team. What's up? Slow down, son, you killin' them. Slow down, son, you killin' them. Slow down, son, you killin' them. Slow down, son, you killin' them. Always on that blow shit. Season Montana. Cocaine capital. That would be Atlanta. One trip alone where I'm from, that's a hole. Nigga catch a slipping where I'm from, that's a stove. I'm a homicide, ain't nobody seen shit. Wake up to a homicide, ain't nobody dream shit. Welcome to the home of the home and baby. EA like the rage, you might get your home raided. Run up in it like a halfback from the Raiders. Bring a halfback, anything for that paper. Two dope Phantom, Avatar Pluto. Sparked out of space, yeah, we call that bitch Pluto. Young living legend in the hood, I'm a hero. That minute 14 like a good tie hero. Came a long way from that toilet bowl white though. But I'ma be alright though. I said we came in this bitch tonight to murder things. And we gon' leave this bitch tonight a murder scene. In black from head to toe, we murder clean. Yeah, you know the name of the clique, the murder team. What's up? Slow down, son, you killin' them. Slow down, son, you killin' them. Slow down, son, you killin' them. Slow down, son, you killin' them. Always on my hard shit, Joey Viagra. Pull up, make him caustic. Abracadabra. Presto magic, Bugatti's on the scene. Like it's Daddy on the scene. Your money, NBA, NFL, all legal. My niggas on the block going hard, pumping diesel. However do you own it, Joe stay blown it. I gets off, but the whole state on it. This my castle, but it ain't white though. Ice so bright, shit shine like a light show. This my life, yo, go get yours, bitch. Fall till we fall, till the judge hit the pulpit. Cocaine Cowboys, that's my thing. Do it for my niggas locked down in the bing. In the state, in the fed pen, my name rings. I don't need your respect, the streets call me king. I said we came in this bitch tonight to murder things. And we gon' leave this bitch tonight a murder scene. In black from head to toe, we murder clean. Yeah, you know the name of the clique, the murder team. What's up? Slow down, son, you killin' them. Slow down, son, you killin' them. Slow down, son, you killin' them. Yeah, yeah, what up, y'all? This is Joe Crack Dawn, and I'm doing it big with Uptown Finest 102.7 with DJ Ron, Kenny D, and Fast Five. Get money. Uptown's Finest, Donnerstag, 102.7 MHz. Ja, Fat Joe war das mit Young Cheesy gemeinsam. Und das war die Single der Sendung hier bei Uptown's Finest mit DJ Kenny D, Fast Five und DJ Ron. Tag. Ja, wir haben wieder hartes Programm vor uns. Wir haben jede Menge viel neue Arbeit. Musik, nämlich von viel Arbeit. Das wird keine Arbeit, Stunde der Arbeit. Entspannung. Nee, auf das keinen Fall. Das wird für alle von uns hart werden, aber da müssen wir durch jetzt. Wir haben Ludacris mit Lil' Kim und Lil' Fate. Wir haben Lloyd Banks mit Chua Santana. Neues Stück von Mano. Wir haben wieder mal Schrei heißt DJ Khaled dabei mit Nas und John Legend. Noch was vom Freeway und Jake One Album gemeinsam mit Bun B. Und was Neues von Capone und Noriega. Ja, und die Single-Sendung Fat Joe, Young Cheesy, Haha, Slow Down, so hieß der Song. Mhm. Und ist übrigens, wem es noch nicht aufgefallen ist, vom selben Produzenten, der auch Snoop Dogg, I Wanna Rock produziert hat. Also ganz schöne Granate, finde ich. Und ja. Fat Joe muss man ja zugutehalten. Er kommt immer irgendwie doch wieder zurück, so auch wenn er in den tiefsten Tiefen sozusagen schon angekommen ist. Und ja, sein letztes Album war ja ganz klarer Flop und alle haben gesagt, hey Joe. Ja, und jetzt will er wieder ein hartes Album machen und so klingt das auch mal. Und wir sind gespannt. Das und wird was für seine Hardcore-Fans. Und welche Ausrede hast du denn, dass du wieder den Zettel des News-Script im Drucker liegen lassen hast, wo ich gesagt habe, bring das mal bitte mit. Liegt es an deinem Oberlippenbart, der dir die Sicht verdeckt oder was? Wahrscheinlich. Es ist echt schwierig, so auf kurze Zeit was zu merken. Ja. Ne? Also das ist ein 3 Meter Abstand vom Drucker und du sollst es mitbringen. Ja. Dramatische Situation. Ich mache mich auf den Weg zum Drucker, extra für dich, dein News-Script zu holen. Es ist damit unser News-Script. Ja, das stimmt schon. Ja. Natürlich. Ja, und da stehen heute viele wichtige, heiße Sachen drauf. Okay, ich bin gespannt. Ja. Ich werde mich auf den Weg zum Drucker begeben und in der Zwischenzeit werden wir einen neuen Song von Ludacris hören, von seinem Album Battle of the Sexes. Gibt's was von ihm mit Lil Kim und Lil Fate. Hey Ho heißt das ganz einfach. Und so einfach, wie das klingt, klingt es auch. So einfach, wie es ist, klingt es auch. So rum. Ludacris, Hey Ho. Sleep around, we some plans, but for women, babies and hey, babies and hey, babies and hey, babies and hey, babies and hey, babies and hey, if men sleep around, we some plans, but for women, babies and hey, babies and hey, babies and hey, babies and hey, babies and some players, but for women, they be saying. Now, I've been riding up in my Bentley coupe, stunting with the top down. 24-inch rims, so heavy, they hold the block down. 24-karat necklace, so heavy, it hurt my neck. Three things you can't take away from me, money, power, and respect. I got it and hold on to it, you knew that I never let it go. You prostituted, but money, I never let it hold. Speaking of hoes, oh yes, we meet them and we G them, dude. And we may see them, but we wouldn't wanna be them, dude. I put my fist up, I got the power, girl. I wash my nuts off, go take a shower, girl. It's been an hour, girl, it's time to go. And if my neighbors see you while you walking out my door, hey ho, they be saying, hey ho, they be saying, hey ho, they be saying, hey ho, they be saying, hey ho, they be saying, hey ho. If men sleep around, we some players, but for women, they be saying, hey, they be saying, hey, they be saying, hey, they be saying, hey, they be saying, hey, they be saying, hey, if men sleep around, we some players, but for women, they be saying. Can't nobody do it like Kim, only women that could do it like men. VVS's beat them gems, how y'all count that? My money coming in, filling them corners on them rims. Old rated checkbook, tell me, how do you bounce that? I bounce into position like I invented the Kama Sutra. But money made me come, going as Luda. And women cheat better than men, we don't disturb them. My motto is, what they don't know won't hurt them. We just doing like you do. See the rose, the switch. If I'm a hoe, you the hoe. If I'm a bitch, you's a bitch. Know that I'ma stay rich, so fellas, do what you do. Cause y'all don't fuck us, niggas, we fuck you. Hey, ho. Now we saying, hey, ho. Now we saying, hey, ho. Now we saying, hey, ho. Now we saying, hey, ho. Now we saying, hey, ho. If men sleep around, we some players, but for women, they be saying, hey, ho. Now we saying, hey, ho. But now we saying, hey, ho. Lights, the night lights, bright lights, big spinning, Lil Fate, been big pimping, pimping. So don't be mad at my raps and try and look at me funny. Cause you know that most you ladies trading sex for money. So if you coming out the pocket, then you might get laid. That's all the rent car, I know the cell phone get paid. I bet the snakes all show once you cut that grass. And I'm a pimp, so it's time that I exploit that, yeah. You see, it's hoes after the party, it's hoes after the show. It's hoes up in the lobby, it's hoes out on the stroll. Here's some no dose, no dough, no sleep. Ho on your feet, if you don't work, you don't eat. Baby's in, baby's in. Some players, but for women, they be saying, hey, they be saying, hey, they be saying, hey, they be saying, hey, they be saying, hey, they be saying, hey, if men. women, they be saying. It's about to go down. Right here on Radio Tea Uptown, Uptown's Finest. The station that plays blazing hip hop and R&B. They doubted me all my life. Now it's victory. DJ Challenge. Whatever it is, I'll pay the cost. I'm willing to risk it, I'll take the loss. I put it all on the line. In a hustler's state of mind. I'm gonna make history. Oh, just so we can claim victory. Oh, victory. Victory. Boats, three chokes and pass it, grass lit, hitting slopes and aspen. No coke, just an oath to stay thorough till we back to ashes. Driven and flash a dance to the MGM Grand. Picture lots of sand, two blondes and plants. Remy in hand, we trying to tan. Deal my cars with an honest hand. A modest man, aware of any kind of scam. Palm trees, Magnum Dom P's, LV monograms. Hottest girls flew from Rio, mojitos, mucho frio, my libido. Sex so strong without the Edo. Hollow threats, we don't see those. Higher death toll whenever we roll. That process is pivotal. My pitiful poverty struck, criminals will get at you. Then we lounge in a Spanish style house till it all blows over. Dolce Gabbana out. Contemplating, there is no bond with Satan. Say a little prayer for me like Aretha Franklin. For my hustlers, here's some motivation. He who has begun is half done. While you're waiting, I'm too impatient to pray. Too much patience for stress, it's too much paper to rest. Fuck around, you face death. I know some niggas from Astoria that'll cut your daughter up like I used to cut a quarter up. Making all the bucks, banana clips I bought in Georgia bucks. Kill all you fucks easy. I'll be on the golf cart, sleepy out beneath me. Y'all be at the pawn shops, pawning watches. Obnoxious, can't stop us, we shot this. Say you killing Pablo, impossible. Nonsense, preposterous, bizarre at best. Fulfill promises, I feel intelligence is my wealth. However, how enormous is Nas' pockets? It's a pop quiz to gossipers. See me at the Oscars, look at dreamy hood opulent. Means esoteric high award. Exoticness makes you curious to see how serious my closet is. Shareholders wanna invest in that Nas stock is just. We be on that real shit, luxury four-wheel shit. Niggas that can thirst on some just gotta deal shit. Ha, for that victory we will kill shit. Get out the way, playboy, this is real shit. Cali. Risk it, I'll take the loss. I put it on the line. In a hustler state of mind, I'm gonna make history. This is a Uptown's Finest exclusive. That's what we can claim, victory. Oh, victory, victory. It's Kelly Rowland chilling with my main man DJ Ron, the hottest DJ in Germany. Represent Flatline. What up, it's your boy Ryan Leslie, aka RLS, representing Next Election. And I'm in here with my man DJ Ron, representing Flatline. In case you'd like to hear more, don't touch that dial. DJ Khaled mit Nas und John Legend, das war der Titeltrack von seinem Album Victory. Und ursprünglich sollte oder war auf der Tracklist noch Kanye West auf diesem Track angekündigt, aber leider musste der den runternehmen, oder zumindest Kanye, wie auch einige andere Songs vom Album, überraschenderweise. Zum Beispiel auch den, den wir letzte Sendung gespielt haben mit Shine, wo wir uns so ein bisschen gewundert haben, ist denn das wirklich Shine, weil der klang so ein bisschen wie so ein Nachahmer. Shine ja, mehr Shine als Sein, und den muss er auch runternehmen. Warum auch immer, vielleicht hat er sich gedacht, okay, die Leute haben es gemerkt, dass es nicht der echte Schein ist oder irgend sowas. Keine Ahnung, das ist, also ich traue ihm ja viel zu, was das anbetrifft, so ja. Loudmouth ist er ja und macht sich da nicht viel Gedanken, glaube ich. Weil wir gerade bei Nas sind, ich habe jetzt gerade gelesen, Nas muss monatlich tatsächlich $51.000 an seine Ex-Frau Kelis. Wow, überweisen. Wow, 51.000 US-Dollar sind monatlich. Sind ungefähr 75 Euro. Und ja, das monatlich. Ja, stell dir mal vor. Stell dir mal vor. Das wäre für uns beide auf jeden Fall ein harter Einschnitt in den Lebenswandel. Also da, mein lieber Charlie, also da Respekt an Nas, muss man auch erstmal verdienen, $51.000 im Monat. Ja. Und Ehevertrag, Ehevertrag, Ehevertrag. Knick, knack, knick, knack. Ich dachte immer, die Amerikaner sind da so beflissen, was das anbetrifft. Vor allem, wenn halt zwei Celebrities quasi heiraten, die beide finanziell gut oder man denkt immer, dass sie einen guten Background haben, dass die wenigstens sich da im Klaren sind. Aber das ist wahrscheinlich so, nein, wir werden uns niemals trennen. Wir brauchen niemals einen Ehevertrag. Wir werden für immer zusammen sein. Und ja, $51,000 bitte. Katsching. Ron, wen könnten wir denn mal heiraten? Der uns dann sozusagen das Leben finanziert. Was machst du beruflich? Ich war mal verheiratet. Katharina Witt. Ja. Wäre doch was. Ja. Das muss ich mir aufschreiben. Muss ich die Karte gleich mal anrufen. Ist doch Chemnitzerin. Ja, mach dich kommt mal ran. Ja aus unserer Heimatstadt. Wir können quasi über dieselben Jugenderinnerungen reden. Obwohl, ja. Kati ist ja doch schon noch ein paar Jahre älter als wir. Unsere Kati ist schon noch ein paar Jahre älter als wir. Aber wir kommen beide aus Sachsen, als Chemnitz, um genau zu sein. Ja, 51. Ich seh hier noch mehr Zahlen auf dem Zettel. Ja, das ist auch, so bisschen, Flavor Flay ist auch noch so ein bisschen so diese Das ist auch Alimente, oder? Alimente-Falle. Also Flavor Flay ist in die Alimente-Falle getippt. Ja. Er hat ja ungefähr 40.000 Kinder von aber nur zwei Frauen. Er ist sogar schon mehrfacher Großvater. Das wusste ich auch nicht. Hm. Und auf jeden Fall, da gibt's noch eine Dame, die sagt, hey, Mr. Flav, du schuldest mir noch $63,000 in einem Monat, bitteschön. Und $63,000, auch das ist viel Geld, kann man nicht so einfach, da muss man, glaube ich, nochmal Flavor of Love Part 4 oder 40 sowas machen, ja. Wo mittlerweile ja schon die Kandidatinnen der ersten Staffel ja ihre eigenen schon haben, ihre eigenen Reality-Soaps. Und MTV, der ausstrahlende Sender dieser Sendungen, ja auch das Music Television komplett aus seinem Logo gestrichen hat. Ja. Konsequenterweise. Finde ich auch nur konsequent, nur richtig sozusagen. Auf jeden Fall, neuer Berufswunsch für mich, heiraten. Okay, dann kommen wir jetzt zu geschieden. Berufswunsch geschieden, so muss es sein. Okay. Wir kommen zu Mano, Bring It Back DJ, eine neue Single von ihm und die hört sich so an, hier bei Uptown's Finest. Mommy, here's your chance, just tell me what you gon' do. Doing what I can, I'm doing what I want to. I be on that next ish, diamonds in my necklace. Keep about 32 shots in my tech clip. Holla at my thugs in the club, living reckless. It's lunchtime, meet these lames up for breakfast. Nouveau sipper, I'm a Benz whipper. Shorty playing hard, acting funny, I'm a disser. Cause I'm a bread getter, LV on a sweater. Drop top Phantom, put that one on Twitter. Now, bring it back, DJ. Bring it back, DJ. Bring it back, bring it back, bring it back, DJ. Let me hear that hit it, let me hear that hit again. Let me hear that hit it, hit it, let me hear that hit again. Bring it back, DJ. Bring it back, DJ. Bring it back, bring it back, bring it back, DJ. Let me hear that hit it, let me hear that hit again. Let me hear that hit it, hit it, let me hear that hit again. Let me hear that song again, play it nonstop. Bring it back, DJ. Started from the top, like you already know. When I come through, you can roll with winners or lose if you want to. Mommy, it's your chance, take a glance, let me show you. Everything is real, keep it thorough like I'm supposed to. I'ma keep it Brooklyn, black flag Mano. Bury me in Brooklyn, I'm a black angel. I be kicking truth for these other rappers' nonsense. Wings on a coupe, I be flying through the projects. I ain't just an artist, I'ma get paid for regardless. Bring it back, DJ. Bring it back, bring it back, DJ. Let me hear that hit it, let me hear that hit again. Let me hear that hit it, let me hear that hit again. Bring it back, DJ. Bring it back, DJ. Bring it back, bring it back, bring it back, DJ. Let me hear that hit it, let me hear that hit again. Let me hear that hit it, let me hear that hit again. You can get with this, or you can get with that. You can move on, or you can bring it back. Look at how we roll, mommy, this is where it's at. And if you got a man, he don't do it like that. Baby, I ain't no actor. Bandana, can't get rid of me. Baby, I'm cancer. Life is a movie. Look at all the cameras. People say they're hurting me from here to Atlanta. This is how we play. One more time on replay. Standing in the crib. Bring it back, DJ. Let me hear that hit again. Please play that hit again. Yeah, unstoppable. Mano, gotta never hit again. Bring it back, DJ. Bring it back, DJ. Bring it back, bring it back, bring it back, DJ. Let me hear that hit again. Let me hear that hit again. Let me hear that hit again. Let me hear that hit again. Bring it back, DJ. Kenny D, Fast Five, and Ron. Beamer Benz Bentley. My jeans are never empty. Beamer Benz Bentley. Your scheming don't affect me. I'm fresh, I'm fly, I'm so damn high. More than 500 horses when I roll by. I'm calm, I'm cool, everything brand new. I don't handcuff, you can get the whole damn crew. Get in my Beamer Benz Bentley. Beamer Benz Bentley. Beat it, I bet she let me. She been fiending since she met me. I'm the coolest shit, especially when I throw on all my Gretzky. Got my sister Smith on Rusty to protect me, so respect me. This is heavy, new Bentley, color vanilla and cherry. Andretti on Pirelli, make a movie out the Getty. With my ring and my confetti, I'm Kobe Bryant ready. Pink rosé and chronic smelly while I'm stumbling out the telly. I'm so fly, I'm so fairy, and the way I flow is very. Into a machete when my pencil move is deadly. Platinum band, platinum bezzy, make a straight girl out of Leslie. Magazine, Mac, Desi, keep my windows like the Prezi. Press a button and I'm stunting. My roof look like it's ducking me to go 200 something. And my trunk do one that's bumping. I am not the one for jumping. I will ratchet out and slump em. Dump em, you better off dead. Your money red. I'm fresh, I'm fly, I'm always high. Got your bitch waving at me when I roll by. I'm calm, I'm cool, they think brand new. I don't handcuff, you can get the whole damn crew. Get in my Beamer Benz Bentley. Beamer Benz Bentley. Beamer Benz Bentley. My jeans are never empty, dude. Beamer Benz Bentley. Beamer Benz Bentley. Beamer Benz Bentley. The schemes don't affect me. Beamer Benz Bentley. I be moving, making movies. Tom cruising. If it's action, then I'm shooting. Pockets fat, neck studded. Boy, my nickname should be Ruben. My Colombian connect on me. Them Mexicans are moved in, and he know just how I get it. So we bout to introduce him. Got a girl named Cigar. Call her that because she Cuban. Got a black chick that be boosting. Got a white girl that be boofing. Gotta watch it because she use it, but she fuck me like she's stupid. And she always ready to give me that Becky. Last time it was so good, I almost crashed my Bentley. Hit the club, or the bottle, see them sparks in the sky. We had his whole beat looking like the 4th of July. But if you get the frontin' and the pushin', lead the shovin', we just bustin' and we leaving like it's nothing. If it ain't the Gucci or the Louis, then it's polo or it's rugby. And this bitch I brought with me, she be bagging bitches for me. Beamer Benz Bentley. Beamer Benz Bentley. Beamer Benz Bentley. My jeans are never empty, bitch. Beamer Benz Bentley. Beamer Benz Bentley. Beamer Benz Bentley. The scheming don't affect me. I'm fresh, I'm fly, I'm always high. Got your bitch waving at me when I roll by. I'm calm, I'm cool, they think brand new. I don't handcuff, you can get the whole damn crew. I got a girl named Kima, and Kima like Christina. Baby, for you don't make it cry to make it sex seem meaner. I just wanna get between her, turn her to a screamer. Then it's 1-2, I'm through, see her. I scoop her in my Beamer Benz Bentley. Beamer Benz Bentley. Beamer Benz Bentley. My jeans are never empty, bitch. Beamer Benz Bentley. Beamer Benz Bentley. Beamer Benz Bentley. The scheming don't affect me. Hey, yo, what up, man? It's your boy Lloyd Banks, and you're now chilling with DJ Marone. You know how it goes down. Yeah, y'all, this the Prince of New York, Ali Vegas, a.k.a. Pony U, homie, a.k.a. Mr. Hip-Hop, Pop, Rock and Roll. Don't hate me, I had to hustle hard. And I'm now rocking with Germany's finest, my man DJ Ron, Rich Sawyer, holla at me. Uptown's finest, Donnerstag, 21 Uhr. 102,7 MHz. Lloyd Banks und 2S Santana stellen die Fragen aller Fragen. Beamer, Benz oder Bentley. Vor dieser Frage stehen wir auch täglich, oder? Bei mir wird es meistens der Benz. Ja? Ja, der blaue mit Fahrer und ja. Großes Auto. Chauffeur, ja. Sehr großes Auto. Und ist immer da, wenn ich es brauche. Bin ich vollkommen zufrieden. 10-minütlich. Vollkommen zufrieden mit dem, mit meinem Daimler. Auch immer schön angewärmt schon. Gibt's nichts zu meckern. Kann man nichts sagen. Ich nehme auch gern mal andere Leute mit. Gut. Splash Festival, 23. bis 25. Juli. Ja, jetzt werdet ihr sagen, was ist denn da los? Da ist Splash Festival. Aber warum sollten wir das jetzt in den News haben? Die Jungs vom Splash haben diese Woche die ersten Acts bekannt gegeben. Und ich muss sagen, ja, Das klingt gut, ne? Klingt gut, das könnte was werden auf jeden Fall. Ich fange mal an, einfach so unkommentiert die Liste für euch runterzurattern, für die es noch nicht irgendwo gelesen haben. Also auch für das Splash 2010 sind bestätigt Bloon Exile, Fashawn, Brother Ali, Tech N9ne, Master Ace und Ed OG, Raekwon, Mayor Hawthorne und End the County und die Engländer Foreign Baggers. Aus Deutschland sind bestätigt Blumentopf, The Orsons, Cool Savage, die Giraffic, Oli Banjo und Snagger und Pillard. Und für alle Reggae-Freunde, auch da wird es wieder was geben. D-Flame, Mono und Nikita Man, Gentleman. Aus Schweden kommt Jucky und Hot This Year Band. Ich bin leider im Reggae nicht ganz so bewandert. Ebenfalls Conado und die Soulfire Band featuring Serengeti. Und den kenne ich aber, Mr. Vegas aus Jamaica. Der wird auch mit dabei sein und das ist nur der Anfang. Ich bin gespannt, freue mich auf jeden Fall drauf. 23. bis 25. Juli, Ferropolis. So, und dann gibt es natürlich auch noch Ride for Gold und diesmal gibt es auch wieder die ITF, habe ich gerade gelesen. Also diese International Turntable Federation Championships. Da gibt es dann wieder das Pfund Gehackte zum Sonderpreis. Auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr guter Dinge, wo ich das Line-Up gesehen habe. Also einige Acts, auf die ich mich da freue. Und man sieht, es geht so wieder ein bisschen back to the roots, habe ich das Gefühl. So ja. Mit den Reggae-Acts und auch mit den vielen Hip-Hop-Acts. Und Sean und sowas, Master Ace, Ed OG, Raekwon. Das klingt super, freue ich mich drauf. Mir fehlt ein bisschen der Blumenketten-Techno-Rap. Ich musste ja auch, ich war auch ein wenig entsetzt diese Woche, als ich bei der Übertragung vom Kölner Karneval eine Karnevalsband Frauenarzt spielen hören habe. Da habe ich mir noch gedacht. Aber okay, das habe ich auch schon gehört, dass es das auf dem Oktoberfest auch gegeben hat. Und echt? Ja. Ja, okay. Na gut, da bin ich ein bisschen meiner Zeit hinterher. Aber ich dachte mir so, Mensch, Frauenarzt. Ich meine nicht, dass ich ihm das nicht gönne oder sowas. Wir aber sind mit diesem Hip-Hop in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja, mit Frauenarzt. Mit Frauenarzt. Also da, ich meine, hey, was soll das? Da kann nichts mehr schiefgehen, glaube ich. Was will man mehr? Das glaube ich auch. Ja, was spielen wir jetzt? Machst du jetzt Musik schon, oder bist du hier nur? Ach, Freeway haben wir hier, genau. Wir spielen noch einen Song von dem Freeway und Jake Warren Album, The Stimulus Package. Und da gibt es noch einen Song mit Bun B gemeinsam. Ich glaube, das war auch dann der letzte Song, den wir von dem Album spielen. Aber es ist einfach sehr, sehr empfehlenswert. Und da gibt es einfach wirklich viele Knaller-Tracks auf dem Album. The Stimulus Package, unser Konjunkturpaket für euch. Freeway mit Jake Warren und Bun B, Show Enough. I am LL bad. I am hard as hell. Got to send me on blast. Know you're on speed. Dial, you can't confine me to a cell. I end your competition. Make the niggas do the math. They always wind up losing cause I hardly take a L. Take a smell. Sniff from the shit like feces. The GT too quick. You need 200 G's to move this. I do this, I breeze past the DTs so swiftly. Y'all dudes iffy, I'm hill men, goddess and other men to get me. In the minute they sin, get hit up. I dump the calico and let off 50 in the jiffy. Yeah. What you gon' ride? Show enough. If them niggas try, you pull my homicide. Show enough. 50-50 bullets right in they behind. Show enough. The meanest, toughest mofo low down around this town. Eat you gon' move. Show enough. If them niggas try you, will you show and prove? Show enough. Run up on them empty 50 from the tool. Show enough. I'm the meanest, toughest mofo low down around this town. It's Bun B to the heat of cock. Show me the spot. I need a knot, whether the bread is for me or not. Beat the block if I see the guap. I'm on the case. You got the bass, I put the Glock up to your face. Taste bun metal, the color of gun metal. When the gun settle, you perish and then big bun pedal. Petty drugs, nah, hit 'em with the raw head tie, kill 'em with the no, then we fit to go. Split the shit, split the dough, then we hit the dough. Then we hit the blocks with the rods, let these niggas know that we finna sew up the corners with the blow. If you ain't down, then we hit you with the clip and show. Let the trigger go, then the nigga go down. Talking about this yo town, motherfucker, slow down. Be easy, pimpin', you too squirrely. Me and Billy Freezy, shut it down early. Ain't you gon' move? Show enough. If the niggas try you, will you show and prove? Show enough. Run up on them, 50-50 out the two. Show enough. I'm the meanest, toughest mofo low down around the town. Ain't you gon' move? Show this town. Nigga want a war with me, I take him on live. I blast a 4 or 5, you have to pick him on up. He get mangled, I'm bilingual. Abdul Hadi taught me Arabic, I took him on Hajj. Shaquan, Sakhalar, Qaeda. In the city we reside and they warring like the Al-Qaeda. Went up a war and performing like Leonidas. Y'all dudes lazy, you bust a gun and get nigga itis. Put the burner to your gums like gingivitis. Floss with bullets, I'll pull it, crack your eyewear. Hell if I care, I handle business, leave you right here. Niggas can't afford the lenses I wear. Look at my pair, they are aviators. Y'all are player haters, you can never fly or get a seat in my lair. You need a high share, you can try the one but it will get you done. You can go and get your duns, nigga, it will get them ear, yeah. Get you going. Show enough. If them niggas try, you pull my homicide. Show enough. 50-50 bullets right in they behind. Show enough. I'm the meanest and toughest mofo low down around this town. It's you gonna move. Show enough. If them niggas try, you will you show and prove. Show enough. Run up on them 50-50 from the tool. Show enough. I'm the meanest and toughest mofo low down around this town. Uptown's finest. Hey yo, big loads of fish gal, guns from Israel, dude named Ishmael, told me that his shit sell, good coke Korean, cars European, Bosnia, Somalia, places that we be in, CNN, Imam, BZ, Mussolini, the war report too, this the camouflage CD, Syria, Liberia, your interior, inferior, filthy bacteria, queen shit I rep that, so expect that, if I ain't got a Yankee then I probably got a Met hat. Laundromat trap, let the tech clap, respect that. Bleeding from your back of your head, I call you wet back. Cigarette face with the ashy elbows. They ain't find his body, they found his shell toes. They ain't find his body, they found the nigga's scar. His damn DNA was all over the bar. The on BZ, CNN, war report two, come through. Who you, what they want to do? Navigate board, made all, break you all. Like we supposed to roll, this is revolution. We on BZ, CNN. The Dougie Moore, CNN, and Mussolini, Thug Planet, no escape, the rap clappers. We lay you in the grave, the shit on your name. Rap disgusting, life you can blow up the game. You know the team, you see the cream, we doing things. Take it to your face, blood all over the place. It's the Black Vinny Chin. This is how it's going down. Got goons that's rolling rounds. My niggas is rolling pounds. Fuck your repertoire. Anybody gets scarred. It's still anybody killers with these retards. It's still 9-7-20. And still don't nothing move but the money. Plotting on a fix on a lean for the country. Niggas got that sour and that China water chunky. Iman BZ, CNN. War Report 2, come through. Who you? What they want to do? Like we supposed to roll, this is revolution. We on BZ, CNN, War Report 2, come through. Who you, what they want to do? Navigate board, made up, break you off. Rose lenses in the glasses, it's all gymnastics. Couple flips, get money and stash it. I'm Master P with the black plastic. No limits, no gimmicks, triple black ratchet. Got a hoe from Somalia, my niggas tear the lobby up. Face wrapped in turban, I'm back in the Suburban. I'm from Queensbridge, land of the planet rock. Your man get shot, talking that bullshit. Fuck, whipping a phantom drop. Give me a hoopie, and Rory and Lucy. And we gon' pull a drive-by, niggas salute me. I'm the fly nigga out the group. The rag around the hand is Gucci. I rock pink, the same color as Gucci. Yes, I'm all thugs, I'm stunning. Calling the general, dumping. And a wall, bad niggas at the bar. This is camouflage season. The niggas with the mask on squeezing. We still report niggas, even though we lost niggas. Iman B, CNN, we'll report too. Come through. Who you? What they want to? Never get bored. Made off, break you off. Like we supposed to rotisserie motion. Iman B, CNN, we'll report too. Come through. Who you? What they want to? Never get bored. Made off, break you off. Like we supposed to. Wrong. You know I'm here with you, fam. It's your boy Capone. You know what I'm saying? One half of that dynamic duo, Capone and Nori. So let me tell you something, man. We gon' get it in, and we flatlining everything we doing. We flatlining everybody in our way. Let's go. Yo, DJ Ron representing Flatline, the number one DJ in Germany. This is your boy N-A-O-L-A-A. That's Spanish in English. That's N-O-R-E. Do what I do like I does what I gotta do, cause that's how the fuck I do it. What? Capone Noriega waren das mit Iman Dog und Mussolini, Dark Planet. Und das knüpft so ein bisschen an alte Zeiten an, weil nämlich die beiden, Iman Dog und Mussolini, natürlich auf dem ersten Album The War Report immer vertreten waren. Und das wird nämlich auch eine Fortsetzung von dem War Report Album sein. The War Report Part 2, logischerweise. Und da haben sie sich auf jeden Fall was vorgenommen. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen Raekwon, glaube ich, ins Laufen gebracht. So alte Klassiker sozusagen den Namen zu verwenden, sie Only Built for Cuban Links Part 2 und dann eine Neuauflage zu machen, dass das positiv sein kann für einen Künstler und funktionieren kann. Weil man ja immer, wenn man mal einen Klassiker rausgebracht hat, dann bei den Fans eine Riesenerwartung da ist. Und die immer nicht so leicht zu erfüllen ist, aber Raekwon hat das geschafft mit seiner Fortsetzung. Und es gibt einige Künstler, habe ich das Gefühl, die ihm nachahmen sozusagen, was das Namenskonzept angeht. Und noch lustigerweise dazu kommt das Capone Noriega War Report 2 Album auch auf Raekwons Label Icewater raus. Also wahrscheinlich hat er da so unter alten Kameraden gesagt, Jungs, gebt euch mal einen Tipp. Weil verkauft hat er ja auch gut, der Raekwon. Auf jeden Fall. 300.000 oder sowas insgesamt für Independent ist das eine Menge Holz. Cash. Ne? Ungefähr zwei Ehen. Ja. Ja. Ich war jetzt so fasziniert von deinen Ausführungen und hab gleich den Faden verloren. Aber eine Frage, hast du schon das neue Mystical-Video gesehen? Nee, gibt's ein neues. Also ich weiß, dass der irgendwie wieder raus ist. Ja. Und es gibt ein neues Video von Mystical. Ja. Nee, ja. Hab ich noch nicht gesehen. Das Video heißt Liquid City 2. Liquid City 2. Kannst du mal gucken, ob du es findest. Ja? Das neue Mystical-Video. Das ist jetzt irgendwie eine Fangfrage, so wie du mich hier... Ja, so ein bisschen, du weißt nicht, auf was ich hinaus will. Nee, überhaupt gar nicht. Ja, Rapper, die eigentlich keinen Erfolg mehr haben, die gehen ja ins Filmgeschäft. Ja. Ja? Und Rapper, die auch vorweg wenig Erfolg hatten, bevor sie in den Knast gegangen sind wegen Vergewaltigung, gehen danach auch ins Filmgeschäft. Aber die gehen eben in dieses spezialisierte Filmgeschäft. Doch, ich weiß. Ja, spezialisiertes Filmgeschäft für Unterleibsromantik, nennen wir es mal so. Okay, ja. Und genau dem hat sich Mystical quasi jetzt angeschlossen. Und ja, der Film, in dem er die Hauptrolle spielt, nennt sich Liquid City 2. Und der Film ist angeblich eine Woche vor seinem Haftantritt gedreht worden. Also hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, okay. Das Video. Und wird also eine haarige Angelegenheit. Vermutlich. Und mal gucken, ob man Mystical jetzt dann öfters in neuen Videos sieht. Keine Ahnung, Ron, du wirst sicherlich dann mich auf dem Laufenden halten. Ja. Ich kenne ja deine Startseite in deinem Browser. Ah, okay. Ja, wir sind gespannt auf neue Videos von Mystical. Ja. Dann machen wir jetzt weiter mit neuer Musik von The Dream. Nee, Quatsch, wir wollen was anderes. Wir wollen erstmal Waka Flocka Flame, der auch so eine Knast... Nee, keine Knast-Story, der wurde überfallen, glaube ich, und angeschossen, Waka Flocka Flame. Jedenfalls gibt es jetzt von seinem Hit Oh, Let's Do It, ein Remix mit Diddy, Rick Ross und Gucci Mane. Und das hören wir jetzt hier, Waka Flocka Flame, Diddy, Rick Ross und Gucci. Y'all ain't expect me to fuck with this one. I see you, boy. It's turning to a chip on these niggas again. I started this shit. Is it the remix? I got my billions up. Fucking with them white folks. Now I don't give a fuck, cause I'm richer than them white folks. Lamborghini trucks, y'all ain't even seen it yet. But brought me Teterboro just to diddy bop and learn my jam. I'm hustling out of Harlem, Paulie Castellano. Bitch, I am a problem, I just bought the Delano. Pimpin' in my combo, bitches come in combos. Pictures of Christopher on my wall, all in my condo. I don't fuck with fake hoes, all I touch is J-Lo. All I drink is my shit, Ciroc by the caseload. Movies is my next shit, 2 mil on my necklace. Bad boy, 80 million motherfucking records. I fuck my money up, I bought another Rolls Royce to pick my homies up. My top back like old boy, step your game up. You ride nigga, hold on, I switch the game up. One stack, that's for the whole zone. That's 36 a kilo. Bitch, I think I'm Nino. Bitch, I think I'm Scarface. Bitch, I'm Al Pacino. Flipping my Lucino. Painted my new Benzo. Took my bitch to Red Lobster. I can't feed no friends, ho. Bitch, I'm on my high horse. Jews I rock, I die for. Cause the shit that I bought, shoot your ass, that's my fault. Bitch, I'm on this asphalt. Money making be the thing. Bitch, I'm on my last drop. Them choppers always do the thing. Yeah. Oh, they do it. Hey. Oh, they do it. Hey. Oh, they do it. Yeah. Drug dealing music. Hey, I influence. Hey, I influence. Yeah. Oh, they do it. Hey. Oh, they do it. Hey. Oh, they do it. Yeah. Drug dealing music. Hey, I influence. Hey. My money up. Damn. Now I can't re-up. Ran up in his spot. Spot. Just to get my stats up. Now I'm back on deck. Damn. So shout it, what the fuck you want? Heard he talking shit. Shit. But this ain't what the fuck you want. Lock my CEO up. Damn. Now it's back to Coca. Niggas talking shit, bruh. Hang him by the rope up. Hit him with the chopper. Call that shit Hot Llama. Call me Waka Flocka. AKA Young Wild Nigga. AKA Yo Drug Dealer. Got perp, got kush, got pills, got white. In the trap all night with the heart of the song. Stats on the floor, watch keep order with it. Shift it to the left and he shift it to the right. So us the brick boys got it all night. These lame man niggas ain't got no fight. Kick in my dough, we gon' shoot out all night. Stack my money up. Rich squad, we so G'd up. I'm count cash in my office, sipping coffee with my feet up. Haters sending threats like they won't be, but they know they don't. Me Flocka at the dealership, I told them, get what the fuck you want. They locked my homeboy Vern up, 1999 for murder. Now niggas claiming zone 6 that I ain't never heard of. Hit you with the carpet, but why when I got shooters? You heard Gucci was locked up, but that was just a rumor. Gucci. Got perk, got pills, got lip plus, I got powder for you schnauzers. You wanna find me, I 20 to East Atlanta. I send my female shooters, they'll rock a bye, baby. 1017 shouted in my hood, we got them AKs. Gucci. Yeah. Oh, they do it, hey, oh, they do it, hey. Telling music, hey, I influence, hey, I influence, yeah. Oh, they do it, hey, oh, they do it, hey, oh, they do it, yeah. Draw telling music, hey, I influence, hey, I influence. I'm glad you, baby, juice man in this motherfucker, Tesco shorty. Hey, damn, hey, okay, damn, juice. Oh man, what it do, good? We rocking like cut off stockings from A to the NY, man. That's how we get down. Let me take it off. Say I pull up at the club and my car saying, hey. And I pull off from the club with my car like, okay. And I step off in that thing. Everybody saying, damn. Young Jude man, yes, he is the man. Working in my trap and I'm cooking right hand. And my diamond extra fruity with a finger to Uncle Sam. Bam, bam, there go Instagram. I can bust a brick it down and then get to the plan. Make so many racks, I can make you a fan. And pull up in my Hummer, sitting on them ceiling fan. And get it out the hood to make myself some extra fan. On a solo mission while I distribute the gram. With the DBS and make your girl brain scram. Sign Valley Finance and I'm all about the band. In your hood and I steal on the ground. Young Juke Man 32, yes I am. I'm on that gang gangsta shit. I'm on that gangsta shit. Hey, damn. Hey, okay. I'm on that gangsta shit. I'm on that gangsta shit. Hey, hey. Okay. Man, I must floss, word to me. Young boss currency. Southern hospitality and up north courtesy. Japanese chinky eyes sucked off, certainly. Fish, rice, soy sauce, duck sauce, serving me. Trust your security, I crush your authority. Son call emergency, they rush off nervously. Run for infirmaries, cut it off, surgery. Shooting at the top window, bust off vertically. Clutch more burners, Lee, it tucks all burgundy. Bang like the Russians when they dust off Germany. Did it by accident, your tough toes irking me. I did it on purpose, man, I touched yours purposely. Walk to the whip with the drunk walk, swerving V's. Puff cough, burning trees, of course, burning cheese. Catch you going in your crib, tough loss, turn the keys. Say they won't murder me, fuck off, murder me. I'm on that gangsta shit. I'm on that gangsta shit. Hey, damn. Hey, okay. I'm on that gangsta shit. I'm on that gangsta shit. Hey, damn. Hey, okay. That A to the K. I slay one of you bitch niggas. Hey, you a D-boy, you never seen a freak, nigga. And I'm a papoose, so we on that great goose. Goons on deck, bitch, whenever I say shoot. And I'm a thug, nigga, yeah. I got love, nigga, yeah. In the NY, but I'm from the south. You know what time bad, where the kush price at, yeah. The white a little cheaper, and I don't want no phone, nah. I'm about to cop with people, yeah. This here for all my people hustling out there on the grind, yeah. Hey, get your money, my nigga, you supposed to shine. My homie just died, I see my people new crying. You hear that pain in my voice, your life ain't nothing like mine. I sold them land after land, I told them time after time. I been on grand after grand, extended clips in my name. You just an industry nigga, that's why you beefing on song. But when it beef in the hood, nigga, life gon' be gone. I use my pen as my mic, so I can talk through my song. I'm on the realest niggas out and correct me if I'm wrong. If you done done what I done, or you done seen what I seen, then you can understand why I'm your goddamn king. Yeah. I'm on that gangsta shit. I'm on that gangsta shit. Hey, damn. Hey, okay. I'm on that gangsta shit. I'm on that gangsta shit. Hey, damn. Yo, what up? It's the biggest boss in the biz, Ricky Rouse, and Uptown's Finest with DJ Ron, Kenny D, and Fast Five. Don't go nowhere, baby. We run the game. It's the hottest show on air. Flyest dudes in the game. You feel me? Boss. Uptown's Finest. Donnerstag, 21 Uhr. 102,7 Megahertz. DJ K-Slay war das gerade eben mit OJ the Juiceman, Papoose und Yo Gotti, Gangster Shit hieß der Song. Und das ist von seinem neuen Album More Than Just a DJ. Tja, was gibt's dazu zu sagen? Wir haben einige Songs schon gespielt. Es gibt viele sogenannte DJ- oder Produzentenalben oder zumindest wo die mehr im Vordergrund stehen. Siehe DJ K-Slay, DJ Khaled, Static Selector ist ja eigentlich auch ein DJ. Und selbst Jake One bei Freeway, was dann eher der Produzent ist. Auf jeden Fall eher so Kollaboration im Stile von Eric B. und Rakim, ja. Sowas halt. Ja, man teilt sich das viele Geld, was man damit verdient. Genau. Es ist Sharing is Caring. Genau. Ja, wissen wir alle, in harten Zeiten zählt nur das Zusammenstehen. Hast du noch mehr so brisante News wie die von Mystical zum Beispiel? Nicht wirklich, oder? Nee, nicht wirklich. Also ich habe jetzt gerade noch gelesen, dass Shine wahrscheinlich, oder was heißt nicht nur anscheinend, an Miss Info hat gesagt, das ist official, bei Def Jam wieder gesigned ist, also zum zweiten Mal. Er war ja schon mal bei Def Jam gesigned. Ja. Und das auch für einen 7-Digit-Amount, also eine 7-stellige Summe. Nicht schlecht heutzutage einen 7-stelligen Plattenvertrag zu bekommen. So ein Millionchen? Def Jam... Da haben die wahrscheinlich noch das ein oder andere vor mit dem Na, who wanna fuck with us? Ashes, dust, dust. Also wenn er so rappt wie auf dem K-Slay-Track, ja, dann habe ich so meine Zweifel daran. Aber wenn er an alte Zeiten anknüpfen kann, dann... Dann bin ich sehr gespannt. Muss also man schon mal sagen, da könnte noch was gehen. Ne? Busta Rhymes kommt auch mit einem, seinem neunten Album ist es, glaube ich, mittlerweile. Ne? The Camo. Ah, ich habe aufgehört zu zählen, der Busta Rhymes. Ich habe aber, kommen wir zu einer nächsten Frage, eigentlich, die ich an dich auch habe. Ja. Und so habe ich heute gesehen, Shutter Island, der Film. Ja. Die haben auf dem Filmcover den Leuchtturm von Warnemünde genommen. Ja. Ja. Und da fiel mir dazu ein, dass doch Busta Rhymes, glaube ich, mal den Kölner Dom auf seinem Cover hatte. Und ich erinnere mich auch an die Platte, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, aber es sah auf jeden Fall Kölner Dom-mäßig aus. Bin mir aber nicht sicher, ob das irgendwann mal bestätigt wurde. Deswegen habe ich heute danach gegoogelt und nichts gefunden. Aber kannst du dich daran erinnern? Nee. Nee. Okay. Nee. Ich muss, glaube ich, nochmal in meinen Plattenschrank kramen. Ja, mach ich glaub, das mal. Ich glaube, wie ist das Album von Busta Rhymes? Auf jeden Fall war das ein rotes Cover und da war so ein riesengroßer Gotikbau drauf. Und es sollte damals der, es hieß, es ist der Kölner Dom. Aha. Ja. Ich muss mir das nochmal genauer anschauen. Dann will ich ja nicht mit Halbwahrheiten. Ja, gekommen. Ich merke schon. Aber Warnemünder Leuchtturm auf einem Hollywood-Film-Streifencover ist auch schon... Ja, das Ding. Ist fast so gut wie Mystical in der Hauptrolle. Fast so gut, ja. Na, also von meiner Seite her war es das eigentlich mit News auch schon wieder. Dann kannst du doch gehen, würde ich sagen. Ja, ich packe jetzt auch meine Sachen. Ja, pack deinen Zettel einfach mal ein. Steig in meinen Daimler ein. Beamer, Benz oder Bentley? Nee, Benz. Ja? Und Benz. Benz. Und wie findest du eigentlich den neuen Song von Dendemann? Vom Vintage, nee, Stumpf ist Trumpf. Das Album soll heißen, vom Vintage verweht. Den Song finde ich so lala, ja, keine Ahnung. Aber den neuen Look finde ich super, auf jeden Fall. Ja, der Look sieht so ein bisschen aus wie die Flotters. Ja. So, so finde ich cool. Also Oberlippenbart, Fokuhila, da brauchen wir nicht reden. Ne? Ja. Fokuhila, Jeansweste. Ja. Was will man mehr? Ja, und aber. Das ist wegweisend, auf jeden Fall. Aber der Song. Ich habe den angehört und mir so gedacht. Ja, ist halt der typische Dendemann-Humor. Ja, ich bin eigentlich ein Dendemann-Fan. Also ich mag Dende und ich hätte mir eigentlich von Dende ein richtig knalliges Rap-Album gewünscht. So. Ja, ich glaube, so, das will er nicht mehr machen. Nee, ich weiß. Kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir auch. Ich glaube, ich weiß auch warum, aber das ist. Wolltest du nicht gehen, sag mal? Ich muss weg. Also wir kommen jetzt noch schnell zu The Dream. Ich glaube, das ist Kennys Single der Sendung heute. So oft, wie er nach diesem Song gefragt hat. Ja, mit einem neuen Song, Love King. Ah, jetzt weiß ich, warum Kenny das Ding mag. The Dream, Love King. Hier bei Uptown's Finest haben wir noch den Klassiker der Woche. Also bleibt dran. V to the E, K to the I, N to the G. I don't know how they treat you, how they do it, where you at. But all I'm trying to say is you should know me like that. I'm just saying. H-A-W-A-I-I Dream dropped another one, tell them niggas bye-bye. I got girls in the club, girls in the church. Pull them all day, I take them all work. Got girls in the trap, girls on my label. Girls at the bank, cause I'm about my paper. Got girls with weave, girls without it. She like this song mine, I doubt it. Girls in New York, girls in LA, got girls in Miami, or whatever you say. Got girls in Chicago, girls in Toronto, girls in Paris, go anywhere I wanna go. Half to my main girl, quarter to my side chick. I be on that fly shit, and you be on my shit. Your nigga keep playing, change where you laying. I'm just saying, L to the O, B to the E, K to the I, N to the G. I don't know how they treat you, how they do it. But all I'm tryna say is you should know me like that. If you don't know me like that, if you don't know me like that, if you don't know me like that, if you don't know me like that, girl, you should know me like that. You should know me like that. You should know me like that. You should know me like that. If you don't know me like that, if you don't know me like that, if you don't know me like that, if you don't know me like that, girl, you should know me like that. You should know me like that. You should know me like that. You should know me like that. I got girls in heels, girls in Adidas, Tracy, Kim, Tamika, Fatima. Got girls on the Nouveau, girls on Patron, girls on that Belvedere, pay me for the song. Got girls on my Sprint, my AT&T. Got girls on T-Mobile, Metro if it's local. Some fly private, some fly Delta. Some of them ask a ditty, some of them do whatever. Got a girl that's shy, girl that's a freak. Got a girl when I'm sick, she watch what I eat. Got a girl up in Target, a girl out of college. Sorry ladies, but it ain't nothing like a smart bitch. Half to my main girl, quarter to my side chick. I be on that fly shit, and you be on my shit. Your nigga keep playing, change where you laying. I'm just saying. L to the O, V to the E, K to the I, N to the G. I don't know how they treat you, how they do it where you at, but all I'm trying to say is you should know me like that. Turn up your radio, wherever you at, turn up your radio. You hear me, it's not a game. Turn up your radio. This May, straight from Harlem World, straight from Bad Boy Family itself. And I wanna give big ups to my man DJ Ron right here. Keep it right here, don't change. The Dream war das mit Love King, erste Single von seinem kommenden Album. Und ja, das war's von Uptown's Finest. Von heute zumindest. Ihr könnt es natürlich immer und jederzeit auf uptownsfinest.de anhören und dann gibt es natürlich auch immer irgendwann die nächste Sendung. Die gibt es auf jeden Fall spätestens dann nächste Woche, vermutlich, wenn nicht schief geht. Ja, wir wollen aber noch nicht so viel vorwegnehmen, aber ja, vielleicht, ja. Wir arbeiten immer dran, kontinuierlich zu sein für euch. Ja, Facebook/uptownsfinest. Jetzt weiß ich es gar nicht genau. Geht einfach bei, wenn ihr bei Facebook seid, dann geht einfach mal auf, sucht mal nach Uptown's Finest. Da findet ihr uns auch. Da, wenn ihr uns dort als Fan quasi addet, dann kriegt ihr auch direkt die Sendung immer direkt bei euch auf eure Pinnwand gehämmert und braucht dann bloß den Play-Button drücken. Easy as 1, 2, 3. Ja, das war Uptown's Finest. Bleibt uns nur noch die Single der Sendung. Nee, der Klassiker. Der Klassiker der Woche ist Single der Sendung. Alles durcheinander. Diese Woche haben wir uns für einen Track von Big L entschieden, weil er hatte am 15., also vor wenigen Tagen, seinen 11. Todestag. Und ich habe jetzt gerade nochmal in der Wikipedia nachgeguckt, was so eigentlich so nach dem Tod von Big L passiert ist. Er ist ja am 15. Februar 1999 in Harlem erschossen worden. Und der vermeintliche Täter wurde ja wieder auf freien Fuß gesetzt, aus Mangel an Beweisen, ist aber dann trotzdem ins Gefängnis gekommen, wegen einer anderen Sache vermutlich. Und 2003, als er, dieser potenzielle vermeintliche Täter, wieder aus dem Knast gekommen ist, wurde er auf derselben Straße wie damals Big L in Harlem erschossen. Und interessante Sache, mysteriöse Sache auf jeden Fall. Wusste ich jetzt auch nicht. Und wir hören vom Album, wie hieß das Album? Lifestyles of the Poor and Dangerous hieß das Album. Genau. Und ich glaube auch erste Single war das hier, MVP. Nee, und das ist der zweite Single. Stimmt, ja. Put It Down war die erste Single. Genau. MVP und das ist der Summer Smooth Remix, passend zur Jahreszeit. Das war's von uns, Kenny D, Fast 5 and 1, Big L, Klassiker der Woche. Tschüss. I like to introduce myself. Quick money grip, blow your asses out. In a street brawl, I strike men quicker than lightning. You seen what happened in my last fight, friend? I then. L's a clever threat, a lyricist who never sweat. Comparing yourself to me is like a Benz to a Chevrolet. And clown rappers, I'm bound to slay. I'm saying hi to all the cuties from around the way. Yeah, cause I got all of them strong, Jack. My girls are like boomerangs, no matter how far I throw them, they come back. I'm coming straight out the NYC. I'm down with digging in the crates and I'm MVP. Was a king, he'd be MVP. The most valuable poet on the MIC. I said if rap was a king, he'd be MVP. The most valuable poet on the MIC. Yo, it's a must that I get papes. Peace to all the DJs who gave me love on they mixtapes. And once again, the man's back with a dance track. So here's your chance, Jack, to get loose and let your hands clap. I got juice like Boku, mad crews I broke through. Brothers be mad cause I hit more chicks than they spoke to. And every time I'm jammed, I always find a loophole. I got a crime record longer than my new pole. And my raps are unbelievable, like aliens and flying saucers. No more iron horses cause I'm buying Porsches. Coming straight out the NYC. Peace to the kid Capri, I'm MVP. If rap was a game, he'd be MVP. The most valuable poet on the MIC. Uptown's finest, jeden Donnerstag, 21 Uhr. 102,7 Megahertz.